الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles auf Gott Allah, dem Herrn der Welt, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Das Thema der heutigen Predigt, liebe Geschwister, ist eine Sitzung mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Segen und der Nutzen, den der Prophet alaihi salatu wa sallam verbreitet und den man von einem einzigen Zusammentreffen mit ihm erfährt, ist mit einem Moschushändler vergleichbar. Entweder gibt er dir etwas von diesem Parfüm, oder du erwirbst etwas davon, oder zumindest nimmst du einen angenehmen Geruch wahr. Sowohl Imam Abu Dawud als auch Imam al-Tirmidhi berichten einen Hadith über den Sahabi Abu Jurayy, Jabir ibn Sulaym, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er erzählt folgende Begebenheit. Er sagte, ich habe jemanden gesehen, dessen Ansicht von den Leuten immer angenommen wird. Das heißt, wenn die Leute eigentlich anderer Meinung waren, nahmen sie Abstand von ihrer eigenen, öffneten ihre Ohren für die seinige und ließen diese Ansicht in ihren Herzen Platz nehmen. Wenn er zu ihnen sagte, tu das, taten sie es. Wenn er zu ihnen sagte, unterlass es, dann mieden sie es. Und sie philosophierten nicht lange rum. Was auch immer er sagte, so nahmen sie seine Ansicht an. Ich fragte, wer ist das? Sie sagten, das ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagte ich, alaika salam, auf dir sei der Friede, o Gesandter Allahs. Aber der Prophet alaihi salam antwortete ihn nicht. Er sagte ein zweites Mal, alaika salam, o Gesandter Allahs. Und er antwortete ihm ein zweites Mal nicht. Als hätte er, sallallahu alaihi wasallam, nicht reagiert auf den Gruß, weil ihm die Art und Weise des Begrüßens nicht gefallen hat. Denn, wie ihr wisst, erwähnt man Allahs Namen, As-Salam, zuerst. Man sagt, As-Salamu alayka oder As-Salamu alaykum und nicht alaykum as-Salam beim Begrüßen. Er sagte, alayhi salatu wassalam, sag nicht, alayka as-Salam, auf dir sei der Friede, denn alayka as-Salam ist die Art, wie die Toten begrüßen. Sag, As-Salamu alayk, der Friede sei auf dir. Ich sagte, bist du der Gesandte Allahs? Er sagte, ja, ich bin der Gesandte Allahs. Allahs, desjenigen, der, wenn dich ein Unheil trifft und du ihn anrufst, es von dir hinfortnimmt. Und der, wenn dich eine Und ich bin der Gesandte Allahs, derjenige, wenn dich in einem Jahr die Dürre heimsucht und du ihn anrufst, es wachsen lässt. Und der, wenn du in einem einsamen oder menschenleeren Ort bist und dein Reittier verloren geht und du ihn anrufst, es wieder zu dir zurückbringt. Wie wir in diesem Hadith deutlich erkennen können, liebe Geschwister, schlussfolgerte der Prophet sallallahu alaihi wasallam von der Macht Allahs, von seiner Herrschaft, von seinem Rabbsein, seine Rububiyya, auf seine Göttlichkeit, auf seine Uluhiyya. Nach dem Motto, wenn er der Herr ist, dann soll er auch der Angebetete sein. Ebenso genügte es für die Überbringung der Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese zu verkünden. Denn sie stimmt mit der Fitra des Menschen überein und sie bedarf nicht eines Zeichens oder eines Wunderzeichens. Er sagte, bist du der Gesandte Allahs? Er sagte, jawohl, ich bin der Gesandte Allahs, derjenige der. Und er stellte sich vor, beziehungsweise seinen Herrn, subhanahu wa ta'ala. Der Sahabi nahm diese Botschaft an. Und er sagte, o Gesandte Allahs, gib mir einen Rat. Und wenn dieses Verhältnis vorhanden ist, liebe Geschwister, zwischen zweien, fruchtet es am meisten. Ein segensreicher und wissensreicher Lehrer, zusammen mit einem wissensgierenden Schüler, der ihm sein Herz öffnet, um es mit Wissen und Weisheit zu füllen. Daraufhin sagte er, beleidige niemanden. Beleidige niemanden ist eine allgemeine Aussage, sie umfasst alle Menschen. Beleidige keinen Muslim, keinen Andersgläubigen, weder einen Araber noch einen Nicht-Araber. Er hat das sofort verstanden und sprach: Ich habe daraufhin nie wieder jemanden beleidigt, weder einen Freien noch einen Sklaven, noch ein Kamel noch ein Schaf. Also nicht einmal, liebe Geschwister, Tiere, ganz zu schweigen von Tierquälerei. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, geringschätze niemals eine Wohltat. In einer anderen Version sagte er, selbst wenn du von einem Eimer Wasser in den Behälter schüttest, in den Behälter einer Person schüttest, die nach Wasser verlangt, geringschätze niemals eine gute Tat, egal wie klein sie also ist. Und sprich mit deinem Bruder, während du ihm dein Gesicht zuwendest, denn dies gehört zu den Wohltaten. Das heißt also, wenn jemand dich anspricht und dir redet, wendest du dein Gesicht in seine Richtung. Und man schaut nicht zum Beispiel auf sein Handy oder schaut auf seinen Bildschirm, während die eigenen Eltern mit einem reden. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, heb dein Untergewand. Heb dein Untergewand bis zur Mitte deines Unterschenkels. Heb dein Untergewand bis zur Mitte deines Unterschenkels an. Wenn du das nicht willst, dann zumindest bis zu den Fußknöcheln, aber wehe dir davor, das Untergewand hinunterhängen zu lassen, denn dies gehört zur Hochmut. Meine lieben Geschwister, ihr könnt ruhig nach Ausreden suchen und sagen, ich mache das nicht aus Hochmut. Ich mache das nur, weil die anderen das auch machen. Ich mache das ohne irgendeine schlechte Absicht, ohne irgendeinen Hintergedanken. Du kannst es so werten, wie du möchtest. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es als Hochmut gewertet. Du kannst auch sagen, der so und so hat es mir aber anders beigebracht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es immer noch als Hochmut gewertet, die Tat an sich. Er sagte, Allah aber liebt den Hochmut nicht. Und sollte dich jemand beschimpfen oder dich wegen einer Sache bloßstellen, die er über dich weiß, das heißt, er sagt über dich die Wahrheit, etwas, was du in der Vergangenheit an Schlechtem getan hast, so stelle du ihn nicht wegen einer Sache bloß, die du über ihn weißt. Entgegne also nicht Schlechtes mit Schlechtem, so wird das Unheil auf ihm alleine lasten. Hier führt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den höchsten Rangstufen und edelsten Prinzipien, denn der Gläubige pflegt in Wirklichkeit einen Umgang mit Allah azza wa jal und nicht mit seinem Gegenüber. Jemandem etwas mit gleichem heimzuzahlen ist eine Art Rachename, und für diese Rachename wirst du bestenfalls weder belohnt noch bestraft. Und die Gefahr, die rote Linie zu überschreiten, ist groß. Aber solange dir Unrecht getan wird und du dies auf dich nimmst, hast du Unterstützung von Allah durch einen Engel. In diesem Hadith erkennen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam theoretisch und praktisch zu Allah azza wa jal aufruft. Denn gemäß der Überlieferung bei Imam al-Tirmidhi sagte dieser Sahabi Abu Jurayr radiallahu anhu, ich suchte den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf, konnte aber nicht zu ihm gelangen. Da saß ich mich hier einfach hin. Er saß unter Leuten, ich erkannte ihn nicht, ich kannte ihn nicht. Er war dabei, Frieden unter ihnen zu stiften. Als er fertig war, standen manche mit ihm auf und sagten, O Gesandter Allahs. Als ich dies bemerkte, sagte ich, Assalamu alaika, ya Rasulallah. Der Friede sei mit dir oder auf dir sei der Friede, O Gesandter Allahs. Wir erkennen also in diesem Hadith, dass der Prophet alaihi salatu wasalam beschäftigt war mit dem Versöhnen und Friedenstiften zwischen zwei Parteien. Er hat nicht nur dazu aufgerufen, sondern er hat es auch selbst in die Tat umgesetzt. Und wir erkennen, dass der Sahabi, als er sagte, ich habe einen Mann gesehen, von dem die Leute ihre Meinungen, ich habe einen Mann gesehen, dessen Meinungen die Leute bedingungslos akzeptieren, dass er gesehen hat, wie er gestiftet hat, Frieden gestiftet hat zwischen zwei Parteien und sie seinen Vorschlag bedingungslos angenommen haben. Die Sahaba radiallahu anhum ergaben sich und fügten sich vollkommen, wie wir an diesem Beispiel erkannt haben. Und in der Version bei At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala heißt es, dass dieser den Propheten sallallahu alaihi wasallam dreimal falsch begrüßt hatte. Aber vergesst nicht, er hat ihn ja trotzdem begrüßt. Das heißt, er muss irgendwie noch den Gruß erwidert bekommen. Er sagte, dann wandte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich mir zu und sprach, wenn jemand auf seinen muslimischen Bruder trifft, soll er sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dann erwiderte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, den ursprünglichen Gruß, denn er hat ja nichts Schlechtes gesagt, er hat ja etwas Gutes gesagt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, übersetzt, wenn jemand dich mit einem Friedensgruß begrüßt, dann erwidere ihn noch besser oder gleichwertig. Und diese Sache ist ja noch offen. Deswegen sagte dann der Prophet alaihi salatu wasalam, alaika wa rahmatullah, alaika wa rahmatullah, alaika wa rahmatullah, und erwiderte ihn dreifach zurück. Wir erkennen in diesem Hadith, liebe Geschwister, die Wichtigkeit des Grußes im Islam und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur die Überheblichkeit, Al-Kibr, verboten hat, sondern auch das, was dazu führt. Denn Kleider haben einen psychologischen Einfluss auf den Menschen. Kleider haben einen psychologischen Einfluss auf den Menschen. Siehst du nicht, wie jemand sich fühlt, wenn er das Trikot seines Lieblingsfußballers trägt? Oder wenn er sich den Haarschnitt seines Lieblingssängers verpasst? Jeder wird zusammen sein mit dem, den er liebt. Ebenso erfahren wir aus diesem Hadith, dass man Schlechtes nicht mit Schlechtem heimzahlt, dass dies nicht zu den edelsten Prinzipien gehört, sondern eher mit Gutem begegnet. In einer Überlieferung im Musnad des Imam Ahmad, rahimahullah, sagte der Prophet, was deine Ohren erfreuen würde zu hören, das tue. Und was deine Ohren nicht gefallen würde zu hören, das meide. Zum Gebieten des Guten gehört, nichts davon gering zu schätzen. Nichts davon gering zu schätzen oder gar zu verachten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala braucht auch deine besonderen Taten wie dein Salah nicht. Folglich geht es eigentlich darum, ob er subhanahu wa ta'ala von dir deine Tat annimmt oder eben nicht. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana ya'ni نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نشره للخير وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وفي أنه عليه الصلاة والسلام لم يخش في الله عز وجل لومة لائم وإنما قال الحق وصدر به ودعا إليه وامتثل أمر ربه نسأل الله أن يحشرنا معه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة